Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Es ist ein Dauerbrenner, nicht nur in dieser Sendung, sondern generell in dieser Stadt. Spekulantinnen und Spekulanten greifen gierig nach den Immobilien, versuchen Wertsteigerung und Rendite rauszuholen und gehen dabei über die Leben und Schicksale vieler Menschen hinweg. Zum Glück haben sich aber viele Menschen auch in den letzten ein, zwei Jahren entschieden, das nicht mehr hinzunehmen. Es gründen sich wirklich wöchentlich neue Hausgemeinschaften, die gegen ihren Rausschmiss und den Ausverkauf agieren. Und diese scheinheiligen Genossenschaften, die da teilweise in Abstimmung mit dem Senat oder einigen Bezirken hier irgendwie versuchen, das in wohlhabende und nicht so wohlhabende Mieterinnen zu spalten, um ihre Häuser selbst zu kaufen, das scheint nicht irgendwie die beliebteste Methode zu sein, sich dagegen zu wehren. Wir haben in dieser Sendung ja über viele, viele Beispiele schon berichtet, in denen sich Menschen wehren. Ein dieses Beispiele aktuell ist die Meuterei, ein Kneipenkollektiv in der Reichenberger Straße, existiert dort seit 10 Jahren, fest verankert im Kiez, eine wirkliche kulturelle und auch soziale Einrichtung dort, ähnlich wie das Syndikat in Neukölln. Und die hätten am 31. Mai ihre Schlüssel abgeben sollen, haben sich aber in letzter Minute dazu entschieden, das nicht zu tun und weiter drin zu bleiben. Es gab einen großen Event vor der Meute, und zwar ja am 31. Mai, am vergangenen Woche Freitag. Und ihr hört jetzt einige Eindrücke davon. Klein hat der Reichenberger Straßenfest heute hier, sondern das ist eine Kundgebung für die Meuterei in der Reichenberger Straße, die heute die Schlüssel nicht übergeben hat. Und das auch nicht vorhat. Jetzt haben wir hier noch einen weiteren Liebesbrief. Liebe Meuterei, was ich dir schon immer einmal sagen wollte. Du bist Wasser auf meinen Mühlen, du bist Wind in meinen Segeln, du bist das Salz in meiner Suppe, du bist das Bier auf meiner Party, du bist der Gorgonzola auf meinem Burger oder Cheddar, du bist die Latte in meinem Chai, du bist der Tofu in meinem Curry, du bist der Duftbaum hinter meiner Heckscheibe, du bist der Sand unter meinem Pflaster. Du bist der Motor von meinem LKW, du bist das Heizöl in meinem Benzin. Du bist der Tabak in meiner Zigarette, du bist der Schnaps in meiner Überzeugung. Du bist das Pipi in meinen Augen, du bist das Foto, das es nie gab. Du bist die Kneipe auf meinem Nachhauseweg, du bist der Trödel an der Mülltonne. Selbst wenn die Ostsee Tinte wäre, wäre das nicht genug für das, was ich schreiben möchte. Vielleicht erkennen einige Leute ja auch ihre Liebesbriefe wieder. Es wird auch nochmal die Möglichkeit geben, Liebesbriefe zu schreiben. Ich gehe jetzt mal kurz in die ernstere Lage, was ist eigentlich los? Und zwar, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß nicht, ob wie ihr das verfolgt habt, im Syndikat zum Beispiel. Also jetzt müsste sozusagen der Goran Nenadic, was der Eigentümer der Meuterei also ist, der müsste sozusagen jetzt so eine Art Räumungsklage stellen und dann einen Räumungstitel erwirken. Genau, wir gehen davon aus, dass er das nicht tut. Einfach mal. Ich denke, er wird einfach akzeptieren, wie es ist. Und alles bleibt wie beim Alten, ne? Ich wandelte auf anderen Pfaden und bin damit so zufrieden. losgefahren. Das Tier ersetzt durch Hemden und die goldene Armbandur. Vielen Dank an alle, die die fragten, yo, was machst du nur? Nimm die Brille von den Ohren und die Watte aus den Augen. Das, was ich vom Leben will, ist halt einfach nicht zu kaufen. Wenn die Quintessenz von dem ist, dass der Weg der falsche war, ist das halt auch nicht so schlimm, weil ich bin ja wieder da und bereu halt nix. Ich bitte nicht mehr zu vergeben. Interessant ist es, die Theorie in Praxis zu erleben. Doch als Spieler wird das Spiel nicht attraktiver. Und ich sag, dass auch das ganze Geld der Welt nichts mit befreit zu tun hat. Hört nie auf. Das ist der Lernprozess des Lebens und er lebt davon, dass du niemals aufhörst, dich zu bewegen. In Bewegung liegt die Kraft, so viele Dinge zu verändern. Lade dich ein, mit mir ein Stück durch Gegenwart zu schlendern. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. In der Ruhe liegt die Kraft, die verloren geglaubt war. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. Das Ziel ist gleich geblieben, nur der Weg ist wieder klar. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. In der Ruhe liegt die Kraft, die verloren geglaubt war. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. Geblieben, nur der Weg ist wieder klein. Waschbär geht seinen Weg, bis er das Ziel endlich erreicht. Und er nimmt sich, was er braucht, damit er am Leben bleibt. Sagst du halt, dann lauf ich einfach straight an dir vorbei. Bitte steh mir nicht im Weg, denn es endet nicht so geil. Doch ich höre dir gerne zu, vorausgesetzt hast was zu sagen. Leere Phrasen kann ich nämlich langsam echt nicht mehr ertragen. Also wundere dich nicht, wenn ich vor Müdigkeit schon starr. Selbst im Traum richtet sich der Weg auf den Tempograf. Und ich freu mich so, wenn du noch fühlst in deinem Leben. Wenn du weinst, lachst oder wütend bist, dann kannst du was bewegen. Und mich bewegt das auch, weil ich weiß, dass du noch lebst und noch stehst. Trotz dem ganzen Scheiß, den du erlebst, hab gesagt, ich hör nicht auf, bis es allen gut geht. Und halte nichts davon, dass jeder das kriegt, was ihm zusteht. Aus Ablehnung zu irgendeinem Gott oder dem Staat. Waschbären sind anarchistisch, autonom und stark behaart. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. In der Ruhe liegt die Kraft, die verloren geglaubt war. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. Das Ziel ist gleich geblieben, nur der Weg ist wieder klar. Man, hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. In der Ruhe liegt die Kraft, die verloren geglaubt war. Hello again, jetzt ist der Waschbär wieder da. Das Ziel ist gleich geblieben, nur der Weg ist wieder klar. Also, diese ganze Veranstaltung hier ist für die Meuterei, ein Kneipenkollektiv hier in der Reichenberger Straße. Seit 10 Jahren hier sorgt die Meuterei für eine Kiezkultur. Diese Kiezkultur soll von einem gewissen Goran Nenadic zerstört werden. Der will dieses Objekt für mindestens 650.000 verkaufen. Damit meine ich nicht das Haus, sondern ich meine damit wirklich nur die Kneipe. Die Kneipen, die drin saufen! Und jetzt haben wir dann natürlich noch einen weiteren Gast, von dem wir gelernt haben. Das Syndikat. Hallo Kreuzberg, hallo Leute von und für die Meute. Kämpferische Grüße vom Syndikat aus Neukölln. Eigentlich wollte ich eine wütende Trauerrede halten. Jetzt wird es wohl eher fröhlich kämpferisch. Schön, dass ihr euch in die Reihe der Projekte einreiht, die den Schlüssel nicht abgegeben haben. Wie die Liebig 34, die Potze, Kamil Mode und auch wir. Willkommen in diesem sehr exklusiven Club. Wie schon vor 2 Wochen beim Straßenfest hier gesagt, haben Piers Global und Goran Nadic und all die anderen die Rechnung ohne die Wirte gemacht. Ihr und wir alle stellen uns der kapitalistischen Verwertungslogik entgegen. Wir wehren uns gemeinsam gegen den Ausverkauf unserer Kieze, sei es beim beschissenen Google Campus, den vielen Aktionen von Hashtag Besetzen, den sich immer schneller organisierenden Hausgemeinschaften in der ganzen Stadt, der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen und. Unsere angeblichen Eigentümer verstecken sich hinter Briefkastenfirmen, skurrilen Firmengeflechten und in Steueroasen wie Zossen, Luxemburg oder Zypern oder auch sonst wo, wo es schön sein soll. Doch das hilft ihnen nichts. Wir finden sie und zerren sie und ihre Geschäftspraktiken in das Licht der Öffentlichkeit. Dieses Licht wird Ihnen nicht gefallen. Wir alle werden uns weiter vernetzen und den Kampf um unsere Kieze gemeinsam weiterführen. In diesem Sinne, wir bleiben alle. Kneipen, denen die drin saufen. Die Kneipen, denen die drin saufen. Die Kneipen, denen die drin saufen. Auf nur einen schönen Abend und viele, viele weitere Monate und Jahre mit der Meuterei, dem Sündi, der Kotze, der Liebig und wie sie alle heißen. Ja, zu dem Lied gibt es auch ein Video hier in den Räumlichkeiten gedreht. Hat Spaß gemacht. Stadt verkauft, ausgeraubt, deine Tümer abgetaucht, neu gebaut, teuer auf, Menschen werden ausgetauscht, kauf dir die Wohnung, beliebtester Kiez. Steigende Mieten für Nettoverdienst, das erschreckt beim Besichtigungstermin. Offene Fragen, wer kann, ist bereit für seine Wohnung mehr zu zahlen. Friedrichshain, Prenzlberg, Hauptsache Dachbalkon, Kotti oder Moritzplatz, Hauptsache Pappkarton. Die Häuser, in denen das Licht immer aus ist, weil darin schon jahrelang kein Mensch mehr zu Hause ist. Verfall nicht saniert, später Raum für Investment. Er weiß schon, warum jetzt sein Heck brennt. Und es ging nie darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Dein Zuhause wird genutzt, um noch mehr Kohle zu machen. Schluss mit dem Leerstand, Schluss mit den Mieten. Wir nehmen das, was sie uns nicht bieten. Und in der Nacht ist das Haus okkupiert. Mach die Tür dicht, egal was passiert. Was ihr tut, wir verlieren nicht. Hashtag besetzen, die Stadt gehört uns. Wie die Freiräume, Wohnräume, Kultur und Kunst. In der Nacht ist das Haus okkupiert. Mach die Tür dicht, egal was passiert. Was ihr tut, wir verlieren nicht. Hashtag besetzen, die Stadt gehört uns. Wie die Freiräume, Wohnräume, Kultur und Kunst. Wahnsinnferienwohnung, Airbnb. Wenn sie systematisch dieser Stadt die Räume entziehen. Und die Tubis sind mein Kiez, haben mehr Angebot als ich. Die Frage steht darin, geht zu Starbucks oder nicht. Und kein Ende in Sicht. Das Rollout geht weiter, was privatisiert ist. Steigt hoch auf die Leiter und macht sich breiter. Verdrängt Bars und Clubs, schön ruhig ist es hier. Aber sonst ist nichts los, mir auch recht. Dann feiern wir ab jetzt in eurem Garten. Sehen uns auf den Straßen, lassen uns nicht verjagen. Besetzen die Häuser der Investmentplantagen und starten Projekte in tausenden Farben. Geben das Weiß an den Wänden der Stadt für eine bunte, lebendige Stadt. Wir warten nicht mehr, wir haben keinen Kompromiss. Holen uns das zurück, was jetzt unseres ist. In der Nacht ist das Haus okkupiert. Mach die Tür nicht, egal was passiert. Was wir tun, wir verlieren nicht. Hashtag besetzen, die Stadt gehört uns. Wie die Freiräume, Wohnräume, Kultur und Kunst. In der Nacht ist das Haus okkupiert. Mach die Tür nicht, egal was passiert. Was wir tun, wir verlieren nicht. Hashtag besetzen, die Stadt gehört sonst wie die Freiräume, Wohnräume, Kultur und Kunst. Ja. Den wir die Stadt. Radioaktiv Berlin, ihr hört einen Bericht aus der Reichenberger Straße. Am vergangenen Freitag waren dort viele Menschen zusammengekommen, um zu feiern, dass die Meuterei ihre Schlüssel nicht abgegeben hat, dass sie nicht der Räumungsaufforderung nachgekommen ist, sondern weiter in den Räumen bleibt. Und das hat sich dort auf der Straße zugetragen. Jetzt haben wir noch einen Redebeitrag von Zwangsräumung verhindern. Das sind auch Leute, die wir häufig in der Meuterei treffen, denn die machen eigentlich immer ihr Afterplenum in der Meuterei. Ja, schönen Dank für den Titel unseres After-Plenums, was wir da machen. Wir wollen uns einfach mal ganz herzlich bei euch bedanken bisher. Wir sind ja die letzten 7 Jahre mit Zwangsräumung verhindern hier im Kiez und in Berlin am Start gewesen und haben versucht, die Gentrifizierung wieder aufzuhalten. Das ist auch nicht immer unanstrengend, deswegen ist es auch immer schön, wenn man hinterher nach dem Plenum noch woanders hinkommen kann, wo andere nette Leute sind, wo auch ein tolles Programm läuft, wo wir einfach viel Spaß miteinander gehabt haben, glaube ich, und auch eine ganze Menge Austausch, eben auch über unsere politische Arbeit, die hier geführt wird im Laden. Und naja, wir als Bündnis Zwangsräumung verhindern, wir würden uns auf jeden Fall wünschen, auch dass die Meuterei hier bestehen bleibt, in der Form, wie sie jetzt ist, auch in einer anderen, je nachdem abhängig von dem, wie die Leute das in der Meuterei gerne haben. Weil das haben wir bisher geschätzt und wir gehen auch davon aus, dass das in der Zukunft sich genauso verhält. Deswegen unterstützen wir die Meuterei. Unser Bündnisname sagt ja schon auch, was wir irgendwie als Unterstützung hier machen würden, wenn Mladic irgendwie sich da durchsetzen wollen würde, eine Zwangsräumung veranstalten würde. Da würden wir halt eben denken, wir machen hier mit allen zusammen eine Blockade im Kiez, außerhalb des Kiez, überall. Wir lassen uns das nämlich nicht mehr gefallen. Wir haben die Schnauze voll. 7 Jahre haben wir das hier in der letzten Zeit beobachtet, wie das aussieht. im Kiez, wie viele Leute rausfliegen, was da mit den Leuten passiert. Und wir haben auch gesehen, es gibt viele Leute, die sich das auch nicht gefallen lassen wollen hier im Kiez. Denken wir zum Beispiel mal an Leute für die Meute. Da sind ja auch viele Leute, die hier im Kiez wohnen und selber nicht unbedingt ganz deep, wie das so vorhin hieß mit dem Stück, irgendwie nicht so ganz deep vielleicht immer mit der Meuterei verbunden waren, aber trotzdem natürlich erkennen, was das für einen Wert hat, wenn es so einen Ort wie hier gibt. Ja, also ich möchte auch jetzt gar nicht weiter sagen, wie gesagt, ihr guckt euch um, wenn es losgeht, wir machen eine Blockade, wir sind bestimmt alle zusammen dann am Start für die Meute, würde ich sagen. Ich hab auf tausend Fragen wenig Antworten parat. Die eine ist, probier es aus, wenn du verlierst, wenn du nicht wagst. Viele Menschen laufen rum, Panzerfolie eingepackt. Doch um zu lernen, brauchst du Namen. Das ist einfach mein Fakt. Bin auf meinen Wegen schon auf Part gefallen. Ohne Chancen, zwischen läuft es immer besser. Behalte die Balance und sicher tut es weh. Lieg die Fresse mal mitten im Dreck. Aber aufstehen fühlt sich gut an, komm raus aus deinem Versteck. Laufe öfter draußen rum, hör die Menschen drüber reden. Ey, wir müssten mal was machen und damit voll was bewegen. So oft bleiben gute Pläne einfach nur auf dem Papier, bis die so lange Zeit zerredet werden, dass gar nichts passiert. Es kann nicht sein, dass Populisten auf der Straße hetzen. Brauchen mehr als Reaktion, um die Scheiße zu zersetzen. Leg den ersten Stein für das Leben, denn das Fundament ist da. Lass uns bekämpfen, was schon immer scheiße war. Und Freiräume schaffen, Freunde, Solidarität. Wir wissen doch, wie es läuft, und wir wissen doch, wie es geht. Auch mal Grenzen überwinden in der Realität. Wir wissen doch, wie es läuft, und wir wissen doch, wie es geht. Und dann ausgelassen feuern, muss der Letzte nicht mehr stehen. Wir wissen doch, wie es läuft, und wir wissen doch, wie es geht. Zu oft machen wir kaputt. Was uns eigentlich bewegt, obwohl wir wissen, wie das läuft und wir wissen, wie es geht, ja. Und die Zeiten sind nicht recht, nein, die Zeiten sind zum Kotzen, denn der Hass ergreift die Macht und scheinbar kann ihn niemand trotzen, wie eine Krankheit, die sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Und die Symptome sind so krass, dass es uns alle schafft. Ich würde gern wegziehen auf den anderen Planeten, wo es Wesen gäbe, welche liebevoll ihr Leben leben. Manchmal fliehe ich aus der Welt mit Hilfe chemischer Substanzen, nur dadurch kann sich auch nichts ändern im Großen und Ganzen. Und so laufe ich auf der Welt auf der Suche nach dem Glück, eure Liebe ist der Schlüssel, aber keiner der entzückt. Jeder beharrt darauf, niemals etwas falsch gemacht zu haben, und so schaue ich in den Spiegel und zähle meine Narben. Dogmen sind für Arsch, komm und schmeiß sie auf den Haufen und lass den zusammen mit deinem Hass irgendwo ersaufen. In meinem Herzen ist viel Platz für solche, die Menschen in ihre Waren kommen. Wir müssen den ersten Schritt nur wagen und Freiräume schaffen, voll mit Solidarität. Wir wissen doch, wie es läuft und wir wissen doch, wie es geht. Auch mal Grenzen überwinden in der Realität. Wir wissen doch, wie es läuft und wir wissen doch, wie es geht. Und dann ausgelassen feiern, muss der Letzte nicht mehr stehen. Wir wissen doch, wie es läuft und wir wissen doch, wie es geht. So machen wir kaputt, was uns eigentlich belebt, obwohl wir wissen, wie es und wir wissen, wie es geht. Komm, lass uns Freiräume schaffen, voll mit Solidarität. Wir wissen doch, wie es läuft und wir wissen doch, wie es geht. Auch mal Grenzen überwinden in der Realität. Wir wissen doch, wie es läuft und wir wissen doch, wie es geht. Und dann ausgelassen feiern, bis der Letzte nicht mehr steht. Wir wissen doch, wie es läuft und wir wissen doch, wie es geht. Zu oft machen wir kaputt, was uns eigentlich belebt. Und wir wissen, wie es läuft, wir wissen, wie es geht, ja. Ja, vielen Dank. Und zwar wollte ich nochmal sagen, diese Kundgebung hier ist natürlich für die Meuterei in der Reichenberger Straße, aber natürlich auch in Solidarität mit vielen, vielen anderen Projekten. Und jetzt bekommen wir einen Redebeitrag von der G17A. Ja, hallo, ich bin aus der Großbären 17A und zuerst klasse, dass die Meute bleibt, dass wir hier nicht einfach den Raum aufgeben, unkommerzielle Räume, Projekte, Kneipen, Häuser, wie auch immer, überall in der Stadt brauchen wir. Und in dem Zusammenhang auch klasse an das Syndikat, klasse an die Liebig 94, Riga 94, Liebig 34, Riga 94, Potze, und wir wollen unser Truckstore und unsere Friedel wieder haben. Aber die G17A, neuester Stand, wir kommen nicht mehr in die Wohnung rein. Der Zugang in die Wohnung ist uns heute verwehrt worden, über den Wachschutz körperlich, auch mit anwaltlicher Hilfe. Am Mittwoch, ihr habt seit etwa alle wahrscheinlich auf dem Stand, vom Mittwoch gab es eine Geburtstagsparty in der Wohnung. Das heißt, diese Kontrollfunktion des Wachschutzes sollte durchbrochen werden. Der Wachschutz hat sofort den Eigentümer als auch die Bullen gerufen, und der Eigentümer und die Bullen haben die Geburtstagsparty unter Zwangsmaßnahmen zur Auflösung gezwungen. Sie sollten raus, die Androhung war, dass die Party geräumt wird, Personal festgestellt werden und alle wegen Hausfriedensbruch Verfahren bekommen. Was ein bisschen absurd ist, in einer vertraglich noch sicheren Wohnung, wie auch immer. Damit war eigentlich in dem Sinne keine Räumung durchgesetzt worden. Sie hatte auch, wie gesagt, keine Rechtsgrundlage, aber wie gesagt, heute Mittag, ganz aktuell, wir kommen nicht mehr in die Wohnung rein. Davon können wir jetzt ausgehen, es war de facto am Mittwoch eine kalte Räumung. Wir werden schauen, wie wir jetzt mit rechtlicher und mit einer einstweiligen Verfügung wieder in die Wohnlichkeit, in das Haus, in die Wohnung reinkommen. Aber wir gehen davon aus, dass das nicht so einfach sein wird. Das heißt, wir brauchen eure Unterstützung. Wir werden gucken, wie wir die nächsten Tage damit umgehen werden, wie wir weiter Kundgebungen und wie auch immer den Pudern besuchen, die ASW besuchen und so weiter. Also ihr hört von uns. Soweit einige Eindrücke aus der Reichenberger Straße vom vergangenen Wochenende. Das Kneipenkollektiv Meuterei hat sich entschieden, die Schlüssel nicht abzugeben und sich einzureihen in den Kreis der rebellischen Mieterinnen und Projekte, die eben sich nicht hier wegverschaukeln lassen und auch nicht auf Rot-Rot-Grün und irgendwelche Genossenschaften, die eh nur reichen Leuten nützen, warten, sondern ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen. Intelligenter Grindcore Death Metal, nicht nur textlich, sondern vor allen Dingen auch musikalisch, wie ich finde. Hier dargeboten von Misery Index, die haben gerade ein neues Album veröffentlicht, das heißt Ritual of Power. Und für alle Freundinnen und Freunde des Krachs, das kann ich sehr empfehlen. Wir werden wahrscheinlich in kommenden Sendungen auch noch den ein oder anderen Song davon hören. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ausgehtipps für diese Woche. Los geht's mit einem Veranstaltungshinweis heute um 19 Uhr, also 2 Stunden nach dieser Sendung, und zwar im Beiz. Da gibt's eine Infoveranstaltung mit dem Titel Wir übernehmen Produktion kollektiv organisieren. Aus dem Veranstaltungstext. Die wirtschaftliche Basis an einem bestehenden gesellschaftlichen Aufbruch, wie der seit 2012 anhaltenden Revolution in Nordostsyrien, ist eine wesentliche Komponente im Kampf um Befreiung und Autonomie. Der Versuch, die lokale Produktion jenseits kapitalistischer Marktzwänge in die Hand von Kooperativen und Kollektivbetrieben zu überführen, ist eine Mammutaufgabe der regionalen Selbstverwaltung. Diese organisiert sich unter anderem in eigenen autonomen Frauenräten und wird durch die Demokratische Föderation Nordsyrien repräsentiert. Bedroht von anhaltenden Embargos, Daesh, das ist der sogenannte Islamische Staat, Anschläge und militärischen Operationen, Invasionen durch die NATO-Armeen der Türkei, wie zum Beispiel 2018 in Afrin, leisten die Menschen vor Ort seit Jahren Widerstand. Eine feministische Delegation mit Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagne Gemeinsam kämpfen besuchte für einige Monate die Region und führte viele Interviews. Welche Ideen, Bedingungen und Perspektiven mit dem Aufbau lokaler kooperativen Betriebe verbunden sind und welche Betriebe es momentan gibt, werden uns einige der Teilnehmerinnen der Delegation an diesem Abend berichten. Veranstaltet wird das Ganze von der Northeast Antifa, kurz auch NEA und Café Rojava. Referenten sind feministische Kampagne Gemeinsam kämpfen. Dazu gibt es einen Info- und Büchertisch von der Kurdistan Solidaritätskomitee Berlin. Und das Ganze heute Abend ab 19 Uhr in der Beiz, in der Schönhauser Allee 26a, Ecke Wörterstraße in Berlin-Prenzlauer Berg, zwischen den U-Bahnhöfen Senefelder Platz oder Eberswalder Straße auf der Linie U2. Morgen am Donnerstag eine englischsprachige Arbeitsrechtsberatung, deswegen lese ich die auch in Englisch vor. 6 p.m. at Lunte. You will find labor law, legal advice and counseling. Come with any questions regarding your contract, relationship with the company, unclear cases or dismissal. The counseling is collective, but it can be private and anonymous. It is free of any cost. Available languages, German, English, Spanish, Italian and more. This starts at 6 p.m. on Thursday at Lunte. You'll find Lunte at Weisestraße 53, Berlin, Neukölln, close to Tube Station Bodinstraße on the line U8. Am Freitag dann ein Aufruf zu einer solidarischen Prozessbeobachtung, und zwar im Landgericht Berlin. Das ist der Prozess gegen Isa, und im Aufruf steht unter anderem: Kommt zu dem Prozesstermin in Isas Berufungsverhandlung vom Landgericht Berlin im sogenannten Bäckereifall, wegen dem er 2018 3 Monate in U-Haft saß. An Isa soll stellvertretend für die Strukturen in der Rieger Straße ein Exempel statuiert werden. Und um Isa nicht allein zu lassen, ist der Aufruf, dort eben ins Gericht zu kommen. Das ist das Amtsgericht Moabit, Wildschnackerstraße 4 in Berlin-Moabit, nahe der U-Bahn-Station Turmstraße auf der Linie U9. Und ebenfalls am Freitag, jedoch abends um 19 Uhr, gibt es einen Vortrag im Museum des Kapitalismus. Aus dem Veranstaltungstext. Bestrafung von Armut, Ersatzfreiheitsstrafen und Strafbefehlsverfahren. Jedes Jahr verbüßen geschätzt über 40.000 Personen in Deutschland eine Freiheitsstrafe, obwohl sie eigentlich in Anführungsstrichen nur zu einer Geldstrafe verurteilt wurden. Zur Inhaftierung kommt es, weil die finanziellen Mittel zur Zahlung der Geldstrafe nicht ausreichend vorhanden sind. Armut führt so zu einer strafrechtlich nicht zu begründenden härteren Bestrafung in Form der Ersatzfreiheitsstrafe. Die Kritik an dieser Praxis ist alt und Reformvorschläge liegen seit langem vor. Der Beitrag von Frank Wilde wird die Geschichte dieser Debatte kurz nachzeichnen, um dann Vorschläge für die aktuellen Reformen zu diskutieren. Auch im Strafverfahren werden Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten systematisch schlechter gestellt. Grundsätzlich sind ohne finanzielle Mittel oder Zugang zum Recht und hierbei insbesondere die Inanspruchnahme von rechtlichem Beistand häufig wesentlich erschwert. Ersatzfreiheitsstrafen sind beispielsweise häufig darauf zurückzuführen, dass es den Betroffenen nicht gelingt, mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine für sie leistbare Ratenzahlung zu vereinbaren. Aber auch in Strafbefehlsverfahren liegt die Vermutung nahe, dass Strafbefehle, das heißt Urteile ohne mündliche Verhandlung, vermehrt dort erlassen werden, wo von Seiten der Strafverfolgungsbehörden mit weniger anwaltlichem Widerstand gerechnet werden muss. Der Beitrag von Henriette Scharnhorst soll anhand dieser beiden Beispiele kurz die Erfahrung im Zusammenhang von Armut und Strafverfolgung in der anwaltlichen Praxis skizzieren. eine Veranstaltung der Reihe Gefangen im Kapitalismus vom Seminar für angewandte Unsicherheit mit Frank Wilde und Henriette Scharnhorst. Frank Wilde ist Sozialpädagoge in der Freien Straffälligen und Wohnungsloseninitiative in Berlin. Verschiedene Veröffentlichungen zum Thema Armut und Strafe. Und Henriette Scharnhorst ist seit 2015 Rechtsanwältin in Berlin im Bereich Strafverteidigung, Strafvollstreckung und Strafvollzug, Mitglied beim Republikanischen Anwältinnenverein. Diese Veranstaltung Freitagabend ab 19 Uhr im Museum des Kapitalismus, das findet ihr in Kreuzberg und zwar in der Köpenicker Straße 172 nahe dem U-Bahnhof Schlesisches Tor auf der Linie U1. So, am Samstag gibt es den Carnival of Subculture, der geht los um 12 Uhr am Frankfurter Tor mit einer Demo Richtung Kreuzberg, um dann um 15 Uhr mit einer Kundgebung in der Muskauer Straße in Kreuzberg zu enden. Dort auf dem Karneval der Subkultur natürlich unheimlich viel Subkultur, hauptsächlich in musikalischer Form, zahllose Bands. Schaut es euch mal an, viel Punk, Hardcore und alles, was das Herz begehrt. Und abends gibt es dann im Friedrichshain um 19.30 Uhr in der Schreiner 47 eine interessante Infoveranstaltung bzw. einen Vortrag, der heißt Antifa-tauglich. Vortrag und Stammtisch aus dem Veranstaltungstisch. Vortrag, die AfD und der Neukölln-Komplex. Danach gibt es einen Stammtisch gegen Repression und dieser ist rauchfrei. Aus dem Veranstaltungstext. Im Februar 2018 zündeten Sebastian Thom von der NPD und Thilo Paulens von der AfD das Auto eines Linkspolitikers an, nur wenige Meter vom Schlafzimmer und Gasleitung entfernt. Sie wurden seit Monaten beobachtet, von Verfassungsschutz und LKA. Wenige Wochen später trifft sich ein Beamter des LKAs mit Thom und weiteren Neonazis, eine mutmaßliche Quelle für persönliche Daten. Paulens, Thom und andere Neonazis sind seit 2016 immer wieder bei Referaten der AfD anzutreffen. Wie weit ist die AfD in die rechtsterroristische Anschlagsserie in Neukölln seit 2016 involviert? Wie gut ist die Vernetzung zwischen AfD, junger Alternative und der Neonazi-Szene? Wie weit ist der Staatsschutz damit verstrickt? Und was können wir dagegen tun? Das sind die Fragen, die der Vortrag aufwirft, der am Samstag um 19.30 Uhr in der Schreiner 47 stattfindet. Die Schreiner 47 befindet sich in Friedrichshain und zwar in der Schreiner Straße 47 nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Ja, das waren ausführliche Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine zu Protesten, zu Infoveranstaltungen, zu Solidaritätspartys oder einfach auch subkultureller Kultur, Partys, Konzerten und so weiter und so fort findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Pride in glory days, only England yesterday. Von ihrem letztjährigen Album Storm the Gates hörtet ihr Venom mit dem Song Notorious. Ich finde die Scheibe großartig und ich weiß, ich stehe damit nicht ganz allein. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Move women, Janet and Janine Africa, free at last. Für zwei Frauen der Move-Organisation Janet und Janine Africa ist es Jahrzehnte her, dass sie sich frei in den Straßen von Philadelphia bewegen konnten. Jahrzehnte? Ja, seitdem sind tatsächlich über 40 Jahre vergangen. Exakt vor 41 Jahren war es, dass die Polizei in ihrem Zermürbungskrieg gegen die Move-Organisation deren Gemeinschaftshaus in West Philadelphia mit einem Großaufgebot tagelang belagerte und schließlich am 8. August 1978 stürmte, nachdem sie es mit Wasserkanonen geflutet und tausende Schüsse darauf abgefeuert hatte. Was Move am 8. August 1978 an Unrecht geschah, wurde im Prozess gegen die damals verhafteten Move 9 noch übertroffen, als Richter Edwin Malmitz sie wegen gemeinschaftlichen Totschlags an einem Polizisten zu 30 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilte. Dieser Polizist war beim Überfall auf das Move-Haus unter bis heute ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Höchstwahrscheinlich war er Opfer eines klassischen Falls von sogenannten Friendly Fire geworden, also durch eine Kugel seiner eigenen Kollegen gestorben. Nach dem Urteil beantwortete Richter Malmitz die Frage eines Radioreporters, wer den Polizisten getötet habe, mit dem historischen Ausspruch, Zitat, "Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich verurteile sie dafür alle gemeinschaftlich, weil sie sich selbst als Familie sehen." Zitat Ende. Vor wenigen Tagen konnten Janet und Janine nun endlich das Staatsgefängnis für Frauen in Cambridge Springs, Crawford County im Nordwesten von Pennsylvania verlassen. Die beiden politischen Langzeitgefangenen wurden vor dem Gefängnistor bereits erwartet und bestiegen ein Auto, um ihre lang ersehnte Heimreise nach Philadelphia anzutreten. Fast ein Jahr war vergangen, seit ihre Move-Schwester Debbie Africa endlich ihre Freiheit zurückerhalten hatte, und vor 7 Monaten war auch Mike Africa wieder freigekommen. Schon im April 2009 hatten sich Mike und Debbie im Beisein ihrer Kinder und Enkel im Gefängnis das Ja-Wort gegeben. Jetzt können sie endlich als Ehepaar in einem Haus zusammenleben, das ihr Sohn Michael Jr. gebaut hat. Das einst schwarze Haar von Mike ist heute silbern und umrahmt sein bärtiges Gesicht. Debbie sieht erstaunlicherweise immer noch aus wie ein Teenager. Wenn das aus Beton und Gittern bestehende Unrecht uns irgendetwas gezeigt hat, dann die Stärke ihrer Liebe. Für Janet und Janine war die erste Fahrt mit einem Auto nach 4 Jahrzehnten eine Turboreise in die Zukunft, denn das Fahrzeug war mit den heute üblichen elektronischen Spielereien ausgestattet. Und so staunten die beiden freigelassen über die blinkenden Apparaturen, die es allesamt noch nicht gab, als sie mit Anfang 20 verhaftet wurden. Wirklich wichtig für beide war aber, dass sie nach 41 Jahren endlich wieder durch einen Park schlendern und den Duft von Blumen genießen konnten und jetzt ungehindert durch die Straßen ihrer Stadt laufen zu können, auch wenn Philadelphia nach allen Erfahrungen für sie sicherlich niemals mehr die sogenannte Stadt der brüderlichen Liebe sein kann. Janet und Janine sind die letzten beiden Frauen, die von den Move 9 noch hinter Gitter saßen. Nachdem Merle und Phil Africa in Haft gestorben sind, haben nur 7 der Move 9 überlebt. Nun werden noch Chuck, Delbert und Eddie Africa darauf warten, dass sie auf Bewährung entlassen werden. Die Voraussetzungen dafür erfüllen sie nachweislich schon seit über 10 Jahren. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit dieser Beitrag von Mumia Abu Jamal, erschien in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 3. Juni 2019, die deutsche Übersetzung von Jürgen Heiser. Und im Original erschien dieser Artikel am 26. Mai 2019 unter dem Titel Move Women, Janet and Janine Africa Free at Last auf prisonradio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Blinded eyes, shadow call will free. neue Possessed. Nach, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren haben sie ja wieder eine Platte rausgebracht. Death Metal der allerersten Stunde. Hier mit dem Song Shadow Cult und der wirklich bahnbrechenden Erkenntnis. Death is certain, life is not, and in the end we all shall rot. Einige Leute, die hier mit Geiz und Machtstreben irgendwie viel anhäufen in dieser Welt und das Leben anderer Menschen so elend machen und auch diesen Planeten zerstören, sollten sich vielleicht mal Possessed anhören und überlegen, inwieweit das überhaupt eine Wirkung hat, was sie da tun, ob sie das Ganze nicht besser sein lassen. Jetzt aber auch genug der frommen Wünsche der Selbsterkenntnis, denn wir alle wissen, ohne Kampf gibt's ja nichts. Deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass am 15. Juni nicht nur das Solidaritätskonzert für unseren Radiokolumnisten Mumia Abu-Jamal stattfindet, sondern dass ihr diese Sendung auch nochmal hören könnt, und zwar im Podcast. In wenigen Stunden wird es online sein, auf der Webseite bzw. Blogseite von uns, radioaktivberlin.blogsport.de, findet ihr den Podcast und alles weitere zu der Sendung. Ihr könnt das gerne auch mal Freundinnen und Bekannten schicken, verlinken in sozialen Netzwerken eures Vertrauens oder wie auch immer, denn diese Sendung lebt natürlich auch davon, dass Leute sie hören und sich darüber austauschen und uns vor allen Dingen auch mal Feedback senden. Das hat in letzter Zeit abgenommen. Das könnt ihr gerne wieder tun. Weil, uns freut das immer und regt das auch an und gibt uns auch Ideen. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat der, wie vorhin gehört, erkrankte Journalist Mumia Abu-Jamal selbst, hier mit einer Aufnahme aus dem Todestrakt Mitte der 90er Jahre. Und das wird so lange in dieser Sendung so bleiben, bis er endlich frei ist. Das dauert hoffentlich nicht mehr lange. Und dann kann er hierher kommen und das selbst machen. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.